Morgen ist am Erwachen, die Dunkelheit, die ist vorbei. Rasch vergehen die letzten Schatten, unser Volk ist nun frei. Nach vielen Jahren voller Qualen beginnt eine neue Zeit. Eine Zeit geprägt von Idealen, von Treue und Verbundenheit. Es ist die Stunde der Patrioten, die uns vom Leid befreit. Die Stunde der Patrioten, der Neubeginn in Freiheit. Die Stunde der Patrioten, die uns vom Leid befreit. Die Stunde der Patrioten, der Neubeginn in Freiheit. Der Stolze wird nun wiederkehren, der Stolz auf unser Vaterland. Nach schlimmen Zeiten voll Verderben hat das Blatt sich jetzt gewandt. Alte Werte werden auferstehen, der Glaube und die Kraft. Unser Land, es wird neu entstehen, die Wende ist geschafft. Es ist die Stunde der Patrioten, die uns vom Leid befreit. Die Stunde der Patrioten, der Neubeginn in Freiheit. Die Stunde der Patrioten, die uns vom Leid befreit. Die Stunde der Patrioten, der Neubeginn in Freiheit. Unser Volk, es wird in Freiheit leben, in Würde und in Einklang. Hoch wird unsere Fahne wehen über diesem schönen Land. Zum Besten wird sich alles wenden durch Entschlossenheit. Leid und Qualen werden enden am Neubeginn in Freiheit. Es ist die Stunde der Patrioten, die uns vom Leid befreit. Die Stunde der Patrioten, der Neubeginn in Freiheit. Es ist die Stunde der Patrioten, die uns vom Leid befreit. Die Stunde der Patrioten, der Neubeginn in Freiheit.